بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد آخر النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister und herzlich willkommen zu unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Wir machen weiter mit der Frage Nummer 47, in der es heißt: Was ist Al-Shirk Al-Asghar? Was ist der kleine Shirk? Der kleine Shirk ist Al-Riya. Sagt der Autor hier, Arria bedeutet sowas wie Augendienerei, Angeberei, in Klammern Angeberei, Prahlerei. Es ist eigentlich schon ziemlich Augendienerei. Augendienerei bedeutet, dass du eine Tat machst für jemand anders, damit du, oder eine Tat machst, damit du gesehen wirst. Deswegen Augendienerei. Er sagt hier eine Tat, die für Allah gemacht wird, aber für die Leute verschönert wird. Und dann bringt er den Vers, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn niemanden etwas beigesellen. soll niemanden ihm beigesellen. Das heißt, wenn du gerade Ibadah machst, dann sollst du während dieser Ibadah, während dieser gottesdienstlichen Handlung, Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die größte Angst habe ich euch wegen dem kleinen Schirk. Und sie sagten, was ist der kleine Schirk? Er sagte, Ar-Riya. Und dann erklärte er das, indem er sagte, ein Mann stand beim Gebet, verschönerte es, weil er bemerkte, dass alle auf ihn schauen. Also Ar-Riya bedeutet, dass du eigentlich die Tat für Allah subhanahu wa ta'ala machst, aber dann, weil du bemerkst, dass andere dir zuschauen oder zuhören, du diese Tat noch schöner machst oder verschönerst, es besser machst, damit die anderen auch sagen, wow, guck mal den, wie schön er betet, wie lange er betet, wie schön er rezitiert und so weiter. Unter diesen Schirk fallen auch das Schwören bei Menschen, bei Dingen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, sowie das Schwören bei Vätern, Abgöttern, der Kaaba, der Ehre. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, schwört nicht bei euren Vätern und bei euren Müttern und bei euren Abgöttern. Also sagt nicht bei meinem Vater, bei meiner Mutter oder bei dem so und so, bei dem so und so. Und er sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, sagt nicht bei der Kaaba, also ich schwöre bei der Kaaba sozusagen, sondern sagt beim Herrn der Kaaba. Und er sallallahu alaihi wa sallam sagt auch, schwört bei nichts anderem außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Aussagen sind klar. Der Muslim, wenn er schwört, dann schwört er nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sallallahu alaihi wa sallam sagt auch, hier ist die Übersetzung ein bisschen unklar, wer immer im Namen der Aufrichtigkeit schwört, ist nicht von uns. Also ist kein wahrer Gläubiger. Namen der Aufrichtigkeit ist nicht ganz korrekt, hier ist eigentlich die Ehre gemeint. Ja, wer sozusagen schwört bei meiner Ehre, das sagt, der ist nicht von uns, oder sein Iman ist nicht vollständig. Darauf komme ich gleich. Und er sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer immer bei etwas anderem als im Namen Allahs schwört, wird ein Käfer oder ein Mushrik. In einer anderen Überlieferung, er wird ein Käfer oder ein Mushrik. Und es geht um die Ständigkeit des Schwörens. Das heißt, wenn jemand die ganze Zeit schwört, bei jemand anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das werde ich gleich nochmal erörtern. Also, er sagt dir, kleiner Schirk ist, der dich nicht aus der Religion schmeißt, oder zu dem kleinen Schirk, was neben Arriya, der Augendienerei, dient, fällt auch das Schwören bei anderen Sachen. Schwören bei deiner Mutter, bei deinem Vater, bei deinen Kindern, bei deiner Ehre, bei sonst irgendetwas anderem. Wenn du bei irgendetwas anderem schwörst, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann hast du kleinen Schirk gemacht. Der schmeißt dich nicht aus der Religion, aber allein, dass es schon kleiner Schirk heißt, müsste bei dir Erschüttern in deinem Herzen auslösen. Das heißt, dem Muslim ist es nicht gestattet. Es ist eine große Sünde, bei jemand anderem zu schwören, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir Muslime, wir dürfen nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Wenn jemand das weiß und dann wissentlich trotzdem weiter schwört, egal ob es bei seinem Vater oder Mutter oder bei Kindern oder seine Ehre oder sonst irgendetwas in diese Richtung ist, dann fliegt er trotzdem aus der Religion. Warum? Weil mehrere kleine Sachen können auch eine große Sache zu einer großen Sache werden. Deswegen sagt er hier, der letzte Hadith, wer immer bei etwas anderem außer Allah schwört, der wird dann zu einem Käfer oder zu einem Mushrik, ja, zu einem Wahrheitsverdecker oder zu einem Beigeseller. Und das ist, wenn man immer das macht, obwohl man das weiß. Und darunter fallen aber nicht die Taten, die man Lahul Kalam nennt. Das bedeutet, wie in den arabischen Ländern oder in den Balkanländern, da wird sehr viel geschworen. Da sagt man sehr oft, man hört das Wallah, Wallah, Allah, immer dieses ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Aber die sagen, ich schwöre bei Allah, ich schwöre auf Allah, ich schwöre bei Allah, bei jeder kleinen Sache. Die sagen, ich komme, der sagt, ich schwöre, ich komme. Ich schwöre bei Allah, ich gehe. Ich schwöre bei Allah, ich esse. Die schwören bei jeder Kleinigkeit. Das nennt man Lahul Kalam. Das ist so, hat sich schon in die Sprache mit rein integriert. Und das kriegen die Leute schwer raus. Das wird nicht beachtet. Das ist trotzdem nicht gut. Das sollte man trotzdem nicht machen. Aber das fällt nicht unter diese Kategorie. Das ist einfach nur, wie die Gelehrten sagen, schlechtes Benehmen. Unwissendes, schlechtes Benehmen. Aber wer wissentlich, er weiß, er darf nicht bei irgendwas anderem außer Allah schwören. Aber er schwört trotzdem die ganze Zeit bei etwas anderem außer Allah. Das heißt, irgendetwas in seiner Akida ist falsch gelaufen oder er glaubt in dieser Sache nicht hundertprozentig, dann kann ihm das, wenn er das immer macht, aus der Religion rausschmeißen. Na, und dann sagt der Autor hier, ebenso schließt das, also den, unter, ebenso schließt er die Aussage ein, was Allah will und du willst. Also unter dem kleinen Schirk gehört auch, wenn jemand sagt, ma sha Allah wa ant, damit wir das genau verstehen. Also was Allah will und was du willst. Und dieses wa hier bedeutet zur gleichen Zeit. Also du willst das und Allah will das zur gleichen Zeit. Also selbst in der Sprache ist das nicht erlaubt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt. Selbst da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als das jemand gesagt hatte, hast du mich gerade mit Allah gleich gemacht? Sag, was Allah alleine will. Oder in einer anderen Überlieferung, sag, ma sha Allah, thumma shi't. Also, sag, was Allah will und dann, was du willst. Erst, was Allah will und dann, was du willst. Und so ist auch das Richtige. Dass man sagt, erst das, was Allah will und dann, was du willst. Und er sagt dir, Ash-Shirk al-Asghar schließt ebenfalls ein folgende Ausdrücke, ohne Allah und dich, ich habe niemanden außer Allah und dich, ich beginne im Namen Allahs und in deinem Namen. Wobei die erste Übersetzung nicht so schön ist, weil ohne Allah und dich, das kann, sagt man nicht. Der Autor spricht hier, laula Allahu ant, also wenn Allah nicht wäre und du nicht wärst, heißt das eigentlich. Deswegen ist ja die Übersetzung nicht ganz korrekt. Wenn man sagt, oh, wenn Allah nicht wäre und du nicht wärst. Nein, wenn Allah nicht wäre und dann du. Denn das Wichtige ist immer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah nicht wäre und dann du, dann so und so. Und, oder die Aussage, ich habe niemanden außer Allah und dich. Nein, ich habe niemanden außer Allah und dann dich. So ist die korrekte Aussage. Oder, wie er hier gesagt hat, ich beginne mit dem Namen Allahs und in deinem Namen. Das sind solche Ausdrücke, die wir im Deutschen natürlich nicht so benennen oder nicht so oft sagen. Oder eigentlich fast gar nicht sagen. Aber im Arabischen eben das vorkommt, deswegen sagt man das. Also er möchte uns einfach beibringen, dass wenn wir sprechen, auch selbst auf unsere Worte aufpassen. Dass wir nicht in unserer Wortwahl Allah und uns oder jemand anderes, den wir ansprechen, mit Allah gleich machen. In eine gleiche Stufe stellen. Nicht, dass wir sagen, wenn du nicht wärst, und, wenn Allah nicht wäre und du. Nein, wenn Allah nicht wäre und danach du, das ist das Korrekte. Und danach und dann du, sozusagen. Und dann sagt er hier weiter und Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sagt nicht, was Allah und der wollte, sondern sagt, was Allah wollte und dann, was der andere wollte. Ja, also sagt nicht, ma sha Allah wa sha fulan. Also sagt nicht, was Allah will und der, wie wir das gerade hatten mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern sagt, was Allah will und dann, was der und der will. Ja. Und dann bringt er dem letzten Abschnitt, ist das ein bisschen schlecht übersetzt worden, die Ausdrücke ohne Allah und dann dich oder außer Allah und dich, das ist nicht korrekt. Er sagt hier, und die Leute des Wissens sagen, es ist nur erlaubt zu sagen, wenn Allah nicht wäre und dann du oder und dann der und der. Und es ist nicht nicht erlaubt zu sagen, wenn Allah nicht wäre und du nicht wärst. Man sagt, wenn Allah nicht wäre und dann danach du, dann hätte ich das nicht geschafft, dann wäre ich nicht so weit gekommen und so weiter. Es geht hier darum, dass man immer diesen Abstand bewahrt. Erst Allah und erst weiter unten, weiter später kommen die anderen. Inshallah ta'ala war das bisschen klarer als in den Übersetzungen zu verstehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch dieses Verständnis geben. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und in der 48. Frage bringt er hier den Unterschied zwischen den Ausdrücken und thumme. Also wa und thumme. Und danach sozusagen. Das Wort wa heißt und das Wort thumme heißt dann oder danach. Und er tut das ein bisschen erklären, indem er sagt, ich tue das ein bisschen jetzt abkürzen, indem er sagt, wenn man das Wort wow benutzt im Arabischen, dann zielt es auf Gleichheit der Sache hin. Wenn man sagt, du, wenn Allah nicht wäre und du nicht wärst, dann sagt, würde man das in Gleichheit vergleichen. Also man würde die erste Person und die zweite Person vergleichen oder sie ähnlich machen. Und deswegen sagen wir im Arabischen Thumma, was danach bedeutet. Erst Allah und dann du. Weil im Endeffekt können wir nichts wollen, außer Allah subhanahu wa ta'ala will. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihr könnt nichts wollen, außer Allah es will. Gewiss, Allah ist Allwissende und Allweisende. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihr könnt nichts wollen, außer dass Allah will, der Herr der Weltenbewohner oder der Herr der Welten. Und das ist eine kurze Erklärung bezüglich Wa und Thumma, aber die Sachlage bezüglich dessen sollte inshallah inzwischen klar geworden sein. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.